weiß genau, ich würde dir mein Herz schenken aus meinem Leib. Reiß nicht mal an den Schmerz denken, für dich alles aufgeben, für dich alles machen. Wenn es dein Wunsch wäre, würde ich aufhören zu lachen. Du weißt, dass ein Leben ohne Glück nicht möglich ist. Du nicht an meiner Seite, du weißt, dass das glücklich ist. Ich könnte die ganze Zeit schreien, wenn ich dich nicht sehe. Würde ich gerne umarmen, mit dir küssen, denn ich steh. Es ist nun mal Tatsache, dass ich ohne dich nicht leben kann. Ich bin an einem Punkt, wo ich meinen Kopf nicht mehr heben kann. Doch ich zeig dir weiterhin starke Willenskraft. Ich zeig dir, dass ich weiterhin den Willen hab, mit dir zusammen zu sein, bis ans Ende meiner Tage. Ich liebe dich, das weißt du, das ist gar keine Frage. Bitte, Süße, gib mir noch eine letzte Chance. Ich hab das Gefühl, dass du ohne mich nicht kannst. Schwere Zeiten, doch das ist Vergangenheit. Ich hoffe, wir beide, wie in diesem Tag zu zweit, ich werde an deiner Seite stehen. Bis zum bitteren Ende, pack Gefühle in Zeit. Habe schon gefickte Hände, knall den Kopf gegen die Wand. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du und ich, das wird, doch es ist noch ein schneller Weg. Ich brauch dich, denn du bist mein Rückhalt. Ich hoffe, dass du von mir immer ein Stück bleibst. Du erleuchtest mein Leben mit deinen funkelnden Augen. Wenn ich dich sehe, dann funkeln meine Augen, weil ich einfach happy bin. Ich will dich zurück, Schatz, ich will dich an. Bitte, bitte noch eine letzte Chance.